Meine Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum, der Zirkus führt Ihnen jetzt eine unvergleichliche Nummer vor. Eine Weltnummer. Don Carlis singende Hunde. Auf eure Plätze. Cäsar? King? Ajax? Dolly? Na, Dolly, komm! Perle? Putzi! Noch einmal. Ah, schämt ihr euch nicht? Könnt ihr die Zirkuskatze nicht in Ruhe lassen, ha? Ah, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte.